Sie sitzt entspannt auf dem Hotelsofa eines Münchner Edelhotels, lacht viel und wechselt mühelos vom Französischen ins Englische und wieder zurück. Sie ist gerne in Deutschland. Auf der Berlinale wurden bisher ihre beiden ersten Spielfilme aufgeführt, bei denen sie vor und hinter der Kamera stand. Schon als Kind hatte sie von ihrer Mutter von der legendären ungarischen Gräfin Erzsébet Báthory gehört, die im Blut von Jungfrauen gebadet haben soll, um ewig jung zu bleiben. In gewisser Hinsicht ist das ein wenig eine Kindheitsfaszination, all dieses Düstere. Aber es geht ja auch um die ewige Jugend, etwas, das auch immer wieder in der Literatur vorkommt. Dorian Gray, Dracula etc. Ich fand diese Obsession interessant. Einen spekulativen, blutrünstigen Film hat Julie Delpy nicht gedreht. Eher eine Art Kammerspiel um eine mächtige Frau in einer Männerwelt. Die Báthory hatte viele Neider, war reicher als der ungarische König und alle Schriften über sie wurden von Männern verfasst. Julie Delpy wählte einen sehr menschlichen Ansatz, der erklärt, warum diese Frau so besessen wurde. Als Drehbuchautorin habe ich versucht, mich in diese Frau hineinzuversetzen und fragte mich, wie könnte ich zum Monster werden? Und ich sagte mir, nur eine Sache könnte mich verrückt machen, weil ich nicht so von der Schönheit oder Jugend besessen bin. Nur eine Sache führt bei mir zur Besessenheit, die Liebe. Auf jeden Fall war das früher so. Jetzt bin ich Mutter, habe ein Baby und keine Obsession. Jetzt bin ich nur noch davon besessen, Windeln zu wechseln. Auch wenn sie für die Geschichte nach Ungarn, Rumänien und in die Slowakei fuhr, um nach idealen Drehorten zu suchen, entschied sich Julie Delpy am Ende für Deutschland. Auch aus pragmatischen Gründen. Die Deutschen finanzieren meine Filme eher als die Franzosen, sagt sie und erklärt, warum sie in Die Gräfin mit Schauspielern verschiedener Nationen zusammenarbeitete. Ich wollte so eine Mischung, einen Schmelztiegel aus verschiedenen Schauspielern. Einer Rumänin, einen Deutschen, ich selber bin Französin, dann ein Amerikaner, der irischer Abstammung ist. Ich wollte auch, dass man verschiedene Akzente hört, dass nicht alle gleich sind und klingen. Irgendwie hat es sich eingebürgert, dass die Briten historische Filme drehen und alle mit diesem englischen Dialekt sprechen. Das wollte ich überhaupt nicht.